Yeah, yeah, yeah, yeah. Geht noch weiter, Freunde, geht noch weiter. Mensa ist klasse. Nur eins verstehe ich wirklich nie. Ein Gericht, bei dem ich passe. Wer mag denn Äppler? Macaroni. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, jetzt, wir ernähren uns im Ende, oder? Ja. Mensa ist lustig. Ein heller Schein im Unigrau. Nachschlag, den kriegst du für lau. Mensa ist wichtig. Sie ist und bleibt mein Seelenheil. Und Auto laut fördert wichtig. Und jetzt alle. Mensa, du machst mich so geil. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ja, steig auf. Geil!